am Raten zu sehen. Drum milden und gib mir den Abschied und dein Tapfer und Treu, wenn ich scheiden muss, und fahren wir heute hinaus. Wir kommen ja wieder nach Haus.